was für Zeiten leben wir? Das fragt sich nicht zum ersten Mal Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute hören wir Zeitdiagnosen. Hiobs neueste Nachrichten sozusagen. Hiob in der Zeitschleife. Und dabei sind wir noch nicht mal topaktuell. Aber wie immer gilt es, die Zeichen der Zeit wahrzunehmen, zu erkennen, zu deuten, einzuordnen, allerlei zu eruieren und zu begreifen und einzugreifen. Doch worum geht es im Konkreten in unseren 6 Beiträgen, die in den kommenden 2 Stunden zu hören sein werden? Wolfgang Johann treibt die Frage um, wie und warum demokratische Gesellschaften in Populismus abgleiten. Julia Schramm versucht zu verstehen, warum die politische Linke für viele Leute keine Option ist. Karl Melchers erinnert hingegen daran, wie viel der sogenannte Freie Westen dem Kommunismus zu verdanken hat. Patrick Pelz legt dar, wie sich auf globaler Ebene ein immer mächtigerer, autoritärer Trend abzeichnet und dass diese Erosion der Demokratien hausgemacht ist. Jörn Schulz zeichnet nach, wie die Menschheit sich erst einen Begriff machen musste von Geschichte, von Zukunft, von Fortschritt und Apokalypse. Und zum Schluss erinnert Eric John Russell angesichts der um sich greifenden Irrationalität an die situationistische Kritik der Spektakelgesellschaft. Alle diese Beiträge sind bis zu 5 Jahre alt, Essays, und in der Wochenzeitung Jungle World erschienen. An Gedanken zum Zustand Europas und seiner Institutionen und Gesellschaften fehlt es wahrlich nicht, weder in historischer Perspektive noch die Gegenwart betreffend. Um einige der Dynamiken zu benennen, seit Europa und die EU im sogenannten Krisenmodus laufen, also seit der griechischen Staatsschuldenkrise ab 2009 und der sich damit teilweise überlagernden Situation ab 2015, als mehrere Millionen Schutzsuchende vornehmlich aus Syrien und dem Irak nach Europa kamen, konnte das Erstarken von rechtspopulistischen Strömungen in ganz Europa, insbesondere in Deutschland, beobachtet werden. Wilhelm Heidmeier kritisiert den unpräzisen Begriff Rechtspopulismus. Insbesondere im Falle der AfD schlägt er die Präzisierung autoritärer Nationalradikalismus vor. Eine autoritäre Revolte, analysiert Volker Weiß, womit nicht zum ersten Mal der autoritäre Charakter als ein wichtiges Merkmal identifiziert wird. Die Klimakrise wird sehr viel drängender wahrgenommen als noch vor einigen Jahren. Der Klimawandel ist endlich auch im Goldenen Westen unbestreitbar eine anerkannte Tatsache, ganz zu schweigen von den weltweiten Migrationsbewegungen und den Konflikten um Rohstoffe, Land und Wohlstand. Die Covid-19-Pandemie, die Anfang 2020 die gesamte Welt erfasste, überlagerte alle Lebensbereiche und verstärkte bereits bestehende Krisen in globaler wie regionaler Sicht. So wurde wenigstens kurzfristig die Chance gesehen, die Pandemie mit dem Klimawandel zusammenzudenken. Sei es drum. Der britische Historiker Timothy Garton Ash analysierte 2018 in einem Interview die gegenwärtige Situation als ein Resultat der 90er Jahre und deren Defizite. Im westlichen Siegestaumel nach dem Kalten Krieg habe man lieber über das Ende der Geschichte nachgedacht, als sich um die fundamentalen Probleme zu kümmern, die sich mit der neuen weltpolitischen Situation ergaben. Mittlerweile werden Vergleiche zwischen der heutigen Situation und den 30er Jahren gezogen, was betroffen agonal in den sozialen Netzwerken diskutiert wird. Es sind wieder die Guten gegen die Bösen, die Kräfte des Lichts gegen jene der Finsternis. Wer in dieses Horn bläst, verkennt nicht nur die Komplexität historischer wie zeitgenössischer Konstellationen, sondern auch das viel zitierte, wehrhafte Potenzial westlicher Demokratien. Es geht dabei allerdings vielmehr um Lagerbildung, um ein Selbstverständnis, das zum Ausdruck kommen muss, um sich selbst zu vergewissern, wo man denn überhaupt noch steht in dieser immer unübersichtlicher werdenden Welt. Den Untergang des Abendlandes zu proklamieren, ist jetzt nicht mehr wirklich die neueste geschichtsphilosophische Idee. Und eigentlich lebte es sich nach dem letzten Untergang ganz angenehm, jedenfalls in Mitteleuropa, wenn man weiß war und männlich und keinen Anstoß nahm an Dingen wie dem Umstand, dass ein Teil des sogenannten deutschen Wirtschaftswunders noch auf der Sklavenarbeit der NS-Zwangsarbeiter beruhte. Kein Licht ohne Dunkelheit. Der Kapitalismus braucht seine Krisen, um sich jedes Mal neu zu erfinden. Und so war der Westen auch nichts weiter als eine ganz spezifische Konstellation des Kapitalismus unter den Bedingungen der Nachkriegszeit infolge des Zweiten Weltkriegs. Seit den 90er Jahren erodieren diese Bedingungen, teils direkt und offen, teils subtil und gleichfalls nebenher. Ein Beispiel für Ersteres ist der Wegfall der bipolaren Welt und der Notwendigkeit, sich in der Systemkonkurrenz, zumindest im eigenen Verständnis, als das bessere System zu beweisen. Ein Beispiel für Letzteres ist die sich daraus ergebende Legitimitätskrise von supranationalen Strukturen wie UNO oder NATO, deren Architekturen nur in der Nachkriegskonstellation verständlich werden. Diese Konstellation ist aber seit den Umbrüchen der Jahre 1989 bis 91 mehr oder weniger obsolet. Die Bedingungen haben sich verändert. Das Nachkriegssystem hat sich selbst überlebt. Sehr erfolgreich, jedenfalls bis jetzt und für einen großen Teil Westeuropas. Vermutlich war das Festhalten an gewohnten Strukturen ein Versäumnis. Der Umbau und die Anpassung der Strukturen eine verpasste Chance. Gerade mit der Unfähigkeit, auf den offensichtlichen Bruch im politischen Weltgefüge zu reagieren und vielmehr an altbewährten Problemlösungsstrategien festzuhalten, gaben viele Gesellschaften Handlungsspielräume auf und Einflussmöglichkeiten aus der Hand, da dadurch eine Transformation oder eine Anpassung an aktuelle Entwicklungen nicht stattfinden konnte. Diese und ähnliche Versäumnisse führen zu einem Kontingenzverlust. Eklatantes Beispiel dafür ist der Brexit, die vorerst größte Krise der Einigungsbemühungen der europäischen Nachkriegszeit. Die Apparate in Brüssel und Straßburg waren beinahe 20 Jahre lang nicht in der Lage, die teilweise fundamentalen Kritikpunkte an den bürokratischen Superstrukturen abzuwägen, zugunsten einer demokratischeren, menschennäheren Alternative. Auch zeigt sich einmal mehr, dass das Primat einer wirtschaftlichen Einigung zu kurz gegriffen hat, wie sich insgesamt zu zeigen scheint, dass das Dogma vom Primat des Ökonomischen einem Leichentuch gleichen wird, unter dem die westliche Welt demnächst liegen könnte. Auch rächt es sich, dass Europa seit den 90er Jahren unentschlossen geblieben ist, ob man nicht endlich den Sprung aus den einzelnen Nationalstaaten hinein in den europäischen Bundesstaat machen sollte. Das macht sie zu Getriebenen der Umstände, die sie selbst geschaffen haben. Sie fürchten nun die Konsequenzen und scheuen den nächsten notwendigen Schritt. Werfen wir für einen Moment einen Blick auf einige Prozesse in der gegenwärtigen Gesellschaft und Weltgesellschaft, zugegeben etwas einseitig, aber dadurch mit scharf gestellten Konturen. Es geht dabei um die öffentliche Kommunikation und die Rolle der Reflexionsfähigkeit des Individuums, die sich in einem gewissen Blickwinkel vor dem Hintergrund von Büchners Dantons Tod beschreiben lassen. Mit Blick auf den Erfolg der populistischen Bewegungen in Deutschland möchte ich im Folgenden ein materialistisches und ein idealistisches Argument entwickeln, um diese dann wieder an Büchners Text anzubinden. Die Populisten in Europas Gesellschaften scheinen diese von innen zu sprengen. Angefeuert durch Fake News und Propaganda aus den Trolllaboren überhitzen viele der Debatten in den sozialen Netzwerken. Es offenbart sich an vielen Stellen eine eklatante Medieninkompetenz. Die westlichen Demokratien erscheinen labil, angegriffen werden sie mit ihren eigenen Waffen. Gerade die uneingeschränkte Freiheit, im Internet senden zu können, entpuppt sich nicht nur als ein demokratischer Segen, sondern auch als ein populistischer Fluch, weil viele Menschen, die in den sozialen Netzwerken agieren, nicht in der Lage zu sein scheinen oder willens sind, zwischen Seriosität und Unseriosität, zwischen Kompetenz und Inkompetenz, zwischen Information und Propaganda zu differenzieren. Das war bisher auch nicht unbedingt nötig, könnte man sagen, weil es sogenannte Gatekeeper gab, die Journalistinnen und Journalisten, die öffentlichen Debatten kanalisierten. Der Journalismus und damit die öffentliche Kommunikation erlebt mit der digitalen Medienrevolution einen grundlegenden Wandel, welcher sich zwischen der Erosion bisheriger Geschäftsmodelle einerseits und der Schwierigkeit andererseits abspielt, die gesellschaftliche Notwendigkeit der eigenen journalistischen Tätigkeit einem breiten Publikum zu vermitteln. Das Problem wird immer drängender. Ohne eine nachhaltige und glaubhafte Vermittlung der journalistischen Relevanz brechen mit den sinkenden Abonnementzahlen und damit dem Wegfall von Werbeplätzen die Einnahmen immer mehr ein, sodass eine solide und gründliche Arbeit immer schwieriger wird. Lange Zeit galt das Konzept von Zeitschriften wie Der Spiegel als erfolgversprechende Strategie. Man konzentrierte sich auf das Erzählen von Geschichten. Die Hoffnung lag auf der Reportage und ähnlichen Formaten, denn diese könnten, so lautete die zuversichtliche Vermutung, Leserinnen und Leser und damit Marktanteile am ehesten noch binden. Aber auch das ist nach der Affäre um Klaas Relotius überholt. Nachdem der Nachrichtenjournalismus seine vormalige Relevanz eingebüßt hatte, ist nun auch das Format desavouiert, das mit Subjektivität und Authentizitätsfiktion als Rettung angepriesen wurde. Der Narrative Turn frisst seine jüngsten und ratlosesten Kinder. Twitter, Facebook und Co. sind für die Populisten dieser Welt gerade deshalb so attraktiv, weil die vermittelnde, abwägende und einordnende Instanz des kompetenten Journalismus überbrückt wird. Das gefällt auch ihren Anhängern. Ohne den Hinweis auf die Rolle der sozialen Netzwerke sind Erklärungen für den Erfolg von Pegida und auch für den Erfolg der AfD unvollständig. Vielleicht sollte man dies in einem weiteren Kontext sehen. Hat etwa das Starren auf Kompetenzen in den Ausbildungen den Blick vom Wesentlichen abgelenkt? In gewisser Hinsicht könnte eine Antwort auf diese Frage lauten, dass die moderne Überflussgesellschaft mit ihrem Schwerpunkt auf Fakten, Werbung und kurzfristig überprüfbaren Resultaten Erwartungshaltungen und Bedürfnisse weckt, die nicht erfüllt werden können. Dass die Ausrichtung vieler Gesellschaften auf ökonomische Effizienz und Profitsteigerung, wie auch immer zu bewertende metaphysische Sinnzusammenhänge, zerstört hat, die vormals gesellschaftlich integrierend wirkten. Dass das individuelle Haben vielfach über das zwischenmenschliche Sein gestellt und damit den Bedürfnissen des Individuums nicht mehr gerecht wird. Und vermutlich auch noch nie wurde. Dass das Primat der sogenannten Liberalisierung der Ökonomie gerade nicht das Individuum befreite, sondern an vermeintliche Alternativlosigkeiten kettet. Belohnt wird Konformität. Widerstand gegen den drohenden Abstieg in der Abstiegsgesellschaft erscheint zwecklos und kontraproduktiv. Wenn von fairem Wettbewerb und von Chancengleichheit gesprochen wird, impliziert dies Gewinner und Verlierer. Die Fragen, wem diese Wettbewerbe eigentlich dienen und wer sie weshalb inszeniert, bleiben dabei ebenso außen vor wie die unausgesprochenen Spielregeln der modernen Leistungsgesellschaft, über die keine offene gesellschaftliche Debatte geführt werden. Selbst Parteien wie die SPD stellen sich diese kaum noch. Gab es doch seit etlichen Jahren oder gar Jahrzehnten keine Grundsatzdiskussion mehr über die generelle Ausrichtung der SPD nach Hartz IV und Gerhard Schröder. Aber vielleicht ist die Politik einfach nichts mehr für die SPD. Diese Entpolitisierung der Politik und die Umwandlung von vermeintlichen Entscheidungszwängen in vermeintliche Alternativlosigkeit entwöhnt die Debattenteilnehmer von Argumenten, der Rahmen des politisch Möglichen wird bereits festgelegt, bevor es überhaupt zu einer Debatte kommt. Und manche Zukunftsprojektion, die ab und an von den interessierten Thinktanks ins Spiel gebracht wird, zementiert eher die schlechte Gegenwart in die Zukunft, statt den Raum für soziale und ökologische Alternativen aufzuzeigen. Die rechtspopulistischen Bewegungen in Europa werden zum Gradmesser des Versagens des westlichen Gesellschaftsmodells, dem es nicht gelingt, die abgehängten und sozial exkludierten Menschen am kulturellen und materiellen Reichtum der Gesellschaften des globalen Nordens teilhaben zu lassen. Einige Wahlergebnisse der rechten Parteien in der Vergangenheit können auch interpretiert werden als der Anteil der wahlberechtigten Bevölkerung, die wie Tantalos die reichen Früchte vor Augen haben, aber nicht am gesellschaftlichen Reichtum partizipieren dürfen. Immerhin bieten Filterblasen und Echokammern auch die Möglichkeit, den Populismus einzuhegen. Der Bodensatz der Ressentiments bleibt wie in der Teekanne unter Verschluss. Schaut man kurz in diese populistischen Echokammern, so stellt man fest, dass dort der Leidensdruck enorm ist. Gesellschaftlich Abgehängte, die sich endlich Gehör verschaffen können, diejenigen, die im Leben verloren haben, meist ohne eine Chance auf echte Partizipation gehabt zu haben, artikulieren ihre Frustration in einer kompromisslosen und nahezu ohnmächtigen Art. Die Zielgruppe von Anklage, Verwünschungen und Verschwörungstheorien sind nahezu ausnahmslos die Eliten oder diejenigen, die man für Elite hält, die sich angeblich nicht um die Belange der Abgehängten kümmern, sowie Sündenböcke die Zielscheibe für Angriffe werden. Und die Wortführer der AfD formulieren unisono ihr Programm dezidiert als ein Programm gegen die 68er-Generation. Die 68er stehen nun im historischen Rückblick mit ihrer gescheiterten Revolution in erster Linie für eine Modernisierung der deutschen Gesellschaft. Der extremen Rechten geht es also um eine Rücknahme der Modernisierung der Gesellschaft. Und dies erinnert an die Auseinandersetzung zwischen den Liberalen und den Konservativen im Kaiserreich. Es geht also wieder einmal um die Feinde der Moderne. Das Milieu von Rechtspopulismus und autoritärem Nationalradikalismus in Deutschland ist durch starke Dynamiken gekennzeichnet, die sich nicht nur in den diversen Radikalisierungsschüben widerspiegeln, sondern auch in einer komplexen gesellschaftlich-medialen Wechselwirkung. Daher lohnt es sich, einen der Faktoren anzusehen, den man für das Entstehen der Partei ausmachen kann. Im konservativen Lager begann man spätestens seit Mitte der 90er Jahre, Debatten über grundsätzliche Richtungsfragen zu führen. Es ging um eine Aktualisierung des Konservatismus und die Frage, wie eine zeitgemäße konservative Politik aussehen könnte. An diese Debatten wird heute noch manchmal erinnert. Man denke nur an die sogenannte Leitkulturdebatte, an Martin Walsers Paulskirchenrede und die Asyldebatte, an deren Ende 1993 die Änderung des Artikels 16 im Grundgesetz stand, zu der Oskar Lafontaine als damaliger Vorsitzender der SPD seine Partei drängte. Ohne den Schock der rassistischen Anschläge in Saarlouis, Mölln und Solingen sowie die tagelangen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda zu bearbeiten. Analysen deckten in weiten Teilen der klassischen Leitmedien einen eklatanten Rassismus auf, der zu einer Radikalisierung der öffentlichen Debatte mit beitrug. Diese Debatten und Zäsuren führten dazu, dass ein Teil der intellektuellen Konservativen eine Entwicklung vorantrieb, die später mit dem Journalisten Frank Schirmacher einen exponierten Vertreter und wortgewaltiges Sprachrohr fand. Dieser Prozess gipfelte 2011 in Schirmachers Feststellung: Ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat. Flankiert wurde diese Feststellung von der Merkel-CDU, die ein halbes Jahr zuvor den endgültigen und sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen hatte. Die Grünen werden das der CDU nie verzeihen. Von heute aus gesehen besteht allerdings der Verdacht, dass sich hier eine konservative Elite in großen Teilen von ihrer Basis abkoppelte und sie nicht in diese Entwicklung mit einbezog. Es gibt an der politischen Basis ein starkes Beharrungsvermögen und es ist viel Arbeit, die Basis mitzunehmen. Vielleicht liegt es auch an einem gewissen konservativen Dünkel der Eliten, dass sie ihr eigenes Fußvolk hinter sich ließen oder schlicht nicht daran dachten. Dadurch wuchs allerdings kontinuierlich jene Unzufriedenheit an der konservativen Basis heran, die letztlich in einem Repräsentationsdefizit mündete. Die CDU hatte sich zu sehr gewandelt, als dass sich der rechte Rand noch in ihr wiederfinden konnte. Dieser zog, grosso modo, letztlich zur AfD. Es gab ein Repräsentationsvakuum, in das diese neue Partei eindringen konnte. Literatur hat gegenüber einer geschichts- oder politikwissenschaftlichen Betrachtung den Vorzug, dass sie scheinbar federleicht Dinge miteinander verknüpfen kann, was anderen Bezugssystemen schwerer fällt. Jedenfalls kann Literatur, Belletristik, Essayistik, Poetik und Dramatik Dinge leisten, welche ansonsten erschwert wären. So ist es etwa möglich, die Zusammenhänge und die Unversöhnlichkeit zwischen individueller Freiheit, der Selbstbestimmung aller Menschen und dem gesellschaftlichen Ganzen in einer Art und Weise darzustellen, wofür die Disziplinen jeweils meterdicke Fachliteratur benötigen. Philosophische Abhandlungen tun sich schwer damit, diese Frage einzufangen, an der sich doch die Philosophie der Moderne die Zähne ausgebissen hat, weil die Versöhnung nicht zuletzt auch das Überspringen der Kluft zwischen Theorie und Praxis bedeuten würde. Letztlich kann man viele der zentralen Fragen, die in der Moderne aufgekommen sind, auf diesen Gegensatz zuspitzen. Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, vom Einzelnen zum Ganzen. Das heißt, eine Gesellschaft braucht die Literatur, um sich selbst zu beobachten, da sich mit dem Blick auf das Individuelle in der Literatur das Gesellschaftliche spiegelt. Damit wird Literatur zum reflektorischen Empathievermögen der Gesellschaft. Das ist eine ähnlich eigentümliche Dialektik wie die Frage, was eigentlich die einzige Konstante der menschlichen Existenz ist, was man mit der Veränderlichkeit, dem Wandelbaren, beantworten wird. Die Konstante des menschlichen Lebens ist die Transformation. Und mit diesem Blickwinkel ließen sich ebenfalls wesentliche Teile der Literatur einfangen. Die westlichen Gesellschaften transformieren sich ebenso mit einer ständig zunehmenden Beschleunigung, vornehmlich durch den technischen Fortschritt getrieben, weniger durch einen sozialen, welcher ebenfalls eine dokumentarische Reflexion in der Literatur erfährt. Literatur speichert den jeweiligen Stand einer Gesellschaft im Augenblick ihrer Transformation. Dies sind zwei Beispiele der Transformation, die in einer eigentümlichen Weise nicht nur das Individuum betreffen, sondern gerade dadurch auch westlich apostrophierte Kollektive. Und das verbindende Element zwischen Einzelnem und Ganzem kann die Literatur darstellen. Diese nimmt auf einer Formebene die Versöhnung im Bewusstsein des Bruchs vor. Einer der maßgeblichen Texte der Moderne, der dies eindrucksvoll diskutiert, ist Georg Büchners Dantons Tod. Es gibt in Büchners Stück eine eigentümliche Dialektik zwischen Hedonismus und Selbstverleugnung, zwischen Rückschritt und Fortschritt, zwischen Privatem und Öffentlichem, zwischen Defätismus und Fanatismus. Es ist lohnend, sich diese Punkte in dieser Reihenfolge anzuschauen. Die Revolutionsgewinner, wir sprechen hier von der großen französischen Revolution, die Bürgerlichen stehen im Zentrum des Dramas, wenngleich sich eine spannungsgeladene Dreieckssituation konstituiert zwischen den Dantonisten und den Jakobinern, eben jenen Revolutionsgewinnern, sowie dem Volk. Dabei sind die Dantonisten gelähmt zwischen Hedonismus und Selbstverleugnung. Im Zentrum steht Danton, an dessen Figur deutlich wird, dass Hedonismus und Selbstverleugnung zwei Seiten derselben Medaille sein können. Das ist im Grunde konsequente Selbstkritik, steht doch das hedonistische Ich nicht nur im Zentrum, sondern auch immer im Kontrast zu der körperlichen Arbeit der anderen, die diesen Status und die Reflexion darüber erst ermöglicht. Danton weiß also um die Ausbeutung des Volkes durch die Revolutionsgewinner. Die Ideologiekritik steckt in dem Bewusstsein Dantons über die Unfähigkeit des Volkes, die eigenen Interessen zu verfolgen und hinsichtlich der gescheiterten Revolution, die es nicht vermocht hatte, die materielle Not der Menschen zu beseitigen. Danton und Robespierre wissen um die moralische Überblendung, die dies kaschieren soll. Daran entspannt sich der Konflikt zwischen Danton, der dies offen ausspricht, und Robespierre, der an das tugendhafte Volk appelliert, um seine Interessen durchzusetzen. Der Hedonismus wird so zu einem zynischen Genuss, der sich von seinem eigenen Untergang nährt. Die Selbstverleugnung als Selbstkritik ist das schlechte Gewissen und die Solidarität mit den Hungernden. Dass die Aufklärung ihre Defizite durch eine immer weiter vorangetriebene Radikalisierung ihrer selbst wettmachen müsse, war eine der hellsichtigen Erkenntnisse einer Moderne im Modus der Selbstreflexion. Diese Ambivalenz der Aufklärung, der Motor der Moderne zwischen Fortschritt und Rückschritt, scheint schon in Büchners Drama durch. Die Radikalisierung der Revolution, der Tugendterror und die Einrichtung der Revolution als Permanenzzustand sind Elemente einer Aufklärung, die in die Selbstzerstörung übergegangen ist. Diese Spannung prägt auch die Frage nach dem Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatem. Gibt es einen Rückzugsort vor der Gesellschaft, das private Glück? Lucilles Gegenwort besagt das Gegenteil. Gerade das Private ist auch das Politische. Die mehr oder weniger großen Sozialexperimente der 68er mussten dies erst wieder mühsam herausfinden und widerlegten gleichfalls sich selbst. Das Politische, die Kritik des Privaten, manifestiert sich nur dort, wo es nutzlos Dinge unterlässt, statt aktiv etwas darzustellen, was durch die Gesellschaft selbst negiert wird. Kritik des politischen Engagements durch Unterlassen, statt die Zustände durch aktive Ablehnung zu stabilisieren. Das ganze Unglück der Menschen rührt aus einem einzigen Umstand her, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Die Covid-19-Pandemie hat die Tiefe dieses Gedankens von Blaise Pascal aus dem 17. Jahrhundert einmal mehr verdeutlicht. Vor dieser Einsicht stehend bleiben zwei Möglichkeiten. Entweder ergibt man sich seinem Schicksal und der Einsicht, dass man die Dinge nicht ändern kann, ohne auch ein schuldiger Teil der schlechten Welt zu werden. Oder man radikalisiert sich noch ein weiteres Mal, begibt sich in den Fanatismus scheinbarer Moral des guten Zwecks, der die Mittel heiligen solle. In diesem Moment peitscht Saint-Just in Dantons Tod den Mob auf. Das Volk handelt gegen seine eigenen Interessen. Die ehemaligen Revolutionsgewinner, die einige Jahrhunderte später Texte wie diesen hier lesen werden, teilen sich auf in diejenigen, die noch ihr schlechtes Gewissen plagt, und jene, die der Grund für ein solches sind. Büchners Danton wird zu einem Prototyp der Intellektuellen, die die Geschichte und die einst selbst in Gang gesetzten Ereignisse bei voller Reflexionsfähigkeit und zugleich totaler Handlungsunfähigkeit überwältigen. Das Verhältnis des Intellektuellen zur Welt ist das des Archimedes zum Soldaten. Störe meine Kreise nicht. Idealtypisch lassen sich die gesellschaftlichen Dynamiken in Deutschland auch heute noch so skizzieren. Peter Weiß fand dafür in seiner Ästhetik des Widerstands die Worte: In der gesellschaftlichen Polarisierung siegten nicht die Kräfte, die einen sozialen Fortschritt herbeiführen wollten, sondern der in Selbstzerstörung übergehende Konservatismus. Es ist die Sehnsucht nach dem Vormodernen, die radikale Verneinung gesellschaftlichen und sozialen Fortschritts im Wettstreit um die Definitionsmacht mit den progressiven gesellschaftlichen Kräften. Das Reden über Migrantinnen und Migranten wird zu einem kulturellen Code. Es geht nicht in erster Linie um die Handvoll Heloten der Aufklärung, die vor den direkten und indirekten Konsequenzen westlicher Politik der Vergangenheit und Gegenwart in das gelobte Land Europa fliehen. Es geht wieder einmal um die Frage nach den Dynamiken in der Moderne, die entweder weiter radikalisiert werden sollen oder eben nicht. Die Tragik ist ja eigentlich, dass diese Radikalisierung, also die Durchsetzung von immer mehr Freiheit, heute eben in globaler Perspektive statt in einer nationalen, alternativlos ist. Während der transzendente Standpunkt bereits im Moment seiner Konstituierung philosophisch überrannt und obsolet geworden ist, affirmiert der Immanente seine eigene Perspektive. Der gesellschaftliche Prozess ist ein dialektischer, der sich aus der immanenten Kritik ergibt. Die Populismen nehmen als der Teil des in Selbstzerstörung übergegangenen Konservatismus eine transzendente Position ein, die sich nicht an den befreienden Radikalismusdynamiken beteiligt, sondern im Gegenteil eher mit der Welt, wie sie ist, untergehen mag. Menschen, die die Gesellschaft besser machen wollen, stehen oft unter dem Verdacht, die Menschheit eigentlich zu ihren Gunsten unterjochen zu wollen. Und das 20. Jahrhundert war nicht sonderlich hilfreich dabei, diesen Ruf zu beseitigen. Emanzipatorische und sozialistische Ideen und Kämpfe verhalfen einigen Menschen an die Macht, deren Herrschaft vielen Menschen das Leben und den Glauben an eine bessere Welt nahm. Es ist daher logisch, dass viele Leute Linke aus Prinzip hassen, gebrochen Herzen nicht. Und wie das linke Herz gebrochen wurde. War die Oktoberrevolution der Versuch der Menschen, über ihr eigenes Schicksal zu bestimmen, kam die Ernüchterung bald. Die Hoffnung, dass eine gerechtere Welt für alle in Würde und Freiheit möglich ist, starb auch in den Gulags, mit dem Hitler-Stalin-Pakt und auf den Killing Fields in Kambodscha. Die Frustration angesichts der so historisch belegbaren irrationalen und autoritären Natur des Menschen geht einher mit dem Fazit, dass abseits von Zynismus und Hedonismus kaum ein anderes Morgen denkbar sei. Bei der SPD lässt sich das gut beobachten, wie die gebrochenen Herzen direkt ins Reaktionäre abdriften, hineingleiten sozusagen. Wie der Taxifahrer, der mir sagte, dass der Wahl-O-Mat ihm AfD und SPD empfohlen habe, dass er der SPD aber nicht vertrauen könne. Statt auf Hoffnung und Vertrauen setzen die Reaktionäre auf Ehrlichkeit. Wir können nicht allen helfen. Lasst uns zuerst uns selbst retten. Seid nicht blöd. Lasst den Rest verrecken. Wehrt euch. Seid deutsch. Wählt AfD. Die Vision einer besseren Welt wirkt so absurd und unmachbar, so verraten, dass eine Welt, in der immerhin die Deutschen gut wegkommen und die anderen an Mauern und in Lagern sterben müssen, für viele tatsächlich ansprechend ist. Diese Menschen mögen Linke nicht mehr, selbst wenn nur Linke ihre Interessen wirklich vertreten. Stattdessen stehen die Linken im Verdacht, die Welt unterjochen zu wollen. Gleichheit und Freiheit werden belächelt, wenn sie für alle gelten sollen. Vor allem, wenn darauf hingewiesen wird, dass nicht alle gleich und frei geboren sind, qua Gesetz oder ökonomischer Realitäten Nachteile haben. Schließlich können nicht alle Erben sein. Aber selbst viele von denjenigen, die nicht Erbe sein können, hassen diejenigen, die sich für eine höhere Erbschaftssteuer einsetzen, für mehr Umverteilung und Enteignung. Sie gelten als Traumtänzer. Als wäre es ein Verrat, nicht feige sein zu wollen, etwas Mut und Kampfgeist zu zeigen. In diesem Denken werden auch offene Grenzen zur Bedrohung, zum Instrument, um die Menschen genau zu unterjochen. Thank you. Man muss schon in recht einzigartigen Ecken der Welt unterwegs sein, um noch echte Enthusiasten der Oktoberrevolution zu finden. Zum Beispiel auf der Insel Ikaria in der griechischen Ägäis. An den Felswänden über den kurvenreichen Serpentinenstraßen entlang der Inselküste prangen noch heute meterhohe Hammer- und Sichelmalereien in roter Farbe. Durch eine Verkettung sonderbarer historischer Entwicklungen und nicht zuletzt wegen der Abgelegenheit der Insel erhielt die Kommunistische Partei Griechenlands hier bei den Parlamentswahlen ein Drittel der abgegebenen Stimmen, noch mehr als Syriza. In bester ikarischer Gelassenheit wiegt Herr Fakaros, ein großväterlich wirkender vormaliger Kölner Arbeitsmigrant, an der Kasse seines Minimarkts ein Stück Feta-Käse ab. Währenddessen erklärt er in nahezu akzentfreiem Deutsch, was das internationale Proletariat von der großen Oktoberrevolution hatte. Sie hat uns den Kapitalismus erträglich gemacht und den Faschismus zerschlagen. Kaum eine Generation ohne Sowjetunion und guck mal, wie die Welt heute aussieht. Bei der Erinnerung an Deutschland unter Willy Brandt überkommt Fakaros sichtlich Nostalgie. Es sei doch alles so gut gegangen. Und jetzt? Globale Wirtschaftskrise, Löhne im Keller, Sozialstaaten zerschlagen und in ganz Europa faschistische Parteien im Aufwind. Erst die goldene Morgenröte in Griechenland und jetzt auch noch die AfD in Deutschland. Fakaros sagt kopfschüttelnd, begreifen die Leute in Deutschland denn nicht, was gut für sie ist? Der Durchmarsch des Faschismus scheiterte nicht an den Selbstverteidigungskräften bürgerlicher Demokratien. Gänzlich neu ist die These nicht, dass die europäische Bourgeoisie erst beim Anblick bewaffneter Rotarmisten vor dem Winterpalais in Petersburg auf die Idee kam, einige das grassierende Elend des Proletariats lindernde Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehörte, wie der Historiker Hobsbawm in seinem Werk Jahrhunderte Extreme argumentiert, vor allem die Integration der Sozialdemokratie in das politische System. Zwischen 1917 und 1918 geschah dies erstmals in Schweden, Finnland, Deutschland, Österreich und Belgien. Unter der Bedingung, die Sache mit der Revolution endgültig aus dem Programm zu nehmen, stieg die Sozialdemokratie in den Club der Mitmacher auf. Diese gänzlich unrevolutionären, ja antirevolutionären Trittbrettfahrer der Oktoberrevolution brachten den bürgerlichen Demokratien Tarifpartnerschaft, Sozialstaat und 8-Stunden-Tag. Dem Proletariat also eine Verschnaufpause. Der liberale Kapitalismus erhielt dafür einen verlässlichen politischen Sachwalter. Von der Bedeutung und dem Einfluss, den die verschiedenen Formen der Sozialdemokratie in den Staaten des Westens gerade zum Höhepunkt der sowjetischen Macht nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, können sie auch in Deutschland heutzutage nur träumen. Kaum brach der Realsozialismus zusammen, standen sie in erster Reihe, als es darum ging, ihr eigenes Vermächtnis und damit die Grundlage ihrer Beliebtheit bei der Bevölkerung zu zerstören. Dass die russische Revolution für westliche Sozialdemokraten ein unerhörter Glücksfall war, scheinen sie nie so richtig begriffen zu haben. Daher wird auch am Jahrestag der bolschewistischen Machtübernahme am Berliner Willy-Brandt-Haus keine Hammer- und Sichelfahne hängen. Es war nicht nur die Sozialdemokratie, deren Entwicklung durch die Oktoberrevolution eine glückliche Wendung erfuhr, die von den Führern des Umsturzes so gar nicht beabsichtigt war. Zwei weitere bevorzugte Hassobjekte der kommunistischen Revolutionäre hätten allen Grund, die Sowjetunion in guter Erinnerung zu behalten. Das multinationale russische Imperium, das gerade dank seiner Fortführung unter staatssozialistischen Vorzeichen dem Schicksal des Osmanischen Reiches und Österreich-Ungarns entging, vor allem aber die Weltordnung des liberalen Kapitalismus. In Russland, wo man gern von der alten Größe träumt, ist die Revolution heutzutage nicht der Rede wert. Auf dem Roten Platz in Moskau, wo schon zu Sowjetzeiten der 9. Mai den Jahrestag der Revolution bei der Inszenierung imperialer Größe ersetzte, war es 2017 still. Bliebe noch der liberale Kapitalismus, Lenins Lieblingsfeind. Unfreiwillig schuf der Berufsrevolutionär die Mittel zur Bewältigung von dessen beiden größten existenziellen Krisen. Hätten die liberaldemokratischen Staaten des Westens während der ersten Krise, der 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise, nicht an der Sowjetunion die Vorteile einer gesteuerten Wirtschaft studieren können, ihre zweite existenzielle Bedrohung, der europäische Faschismus, hätte ihrer politischen Vorbild- und Vormachtsfunktion ein brutales Ende bereitet. Auch dessen Durchmarsch wurde nicht von den Selbstverteidigungskräften bürgerlicher Demokratien aufgehalten, die angeblich auch heutzutage den aufkeimenden Faschismus niederhalten sollen. Er erlag auch nicht dem Widerstand der Arbeiterbewegung, der in Deutschland binnen Monaten gebrochen war. Er scheiterte vor Stalingrad. Mindestens 27 Millionen Sowjetbürgerinnen und Bürger starben, bevor der freie Westen freier Westen bleiben konnte. Oder im Falle Westdeutschlands werden durfte. In den abgeschmackten und zumeist sterbenslangweiligen Grabreden auf den Kommunismus, die 2017 in großen liberalen und linksliberalen Zeitungen abgedruckt wurden, vermisst man jegliches Gespür für jene Leistungen, die der Minimarktbetreiber auf Ikaria frei heraus auf den Punkt bringt. Der geläuterte ehemalige Maoist Gerd Köhnen verdreht hingegen den Beitrag der Sowjetunion zum Sieg über den Faschismus so lange, bis die unerhörten Kräfte, die der Kommunismus dabei entfaltete, nur noch als fragwürdige Resultate erscheinen. Hitler habe Stalin zur Statur eines Vaters des Vaterlandes und Befreiers der Menschheit verholfen. Und der Faschismus den Kommunisten aller Länder als Wegbereiter und Brandbeschleuniger gedient. Tatsächlich mögen damals die antikommunistischen USA dem Arbeiter- und Bauernstaat als Exilort für kritische Intellektuelle um Längen vorzuziehen gewesen sein. Angesichts der Lage, in der sich solche Intellektuelle in der Zukunft wieder befinden könnten, fällt allerdings auf, kein Staat könnte derzeit die Rolle der Sowjetunion im Kampf gegen den Faschismus einnehmen. In einer der wenigen lesenswerten Auseinandersetzungen mit der russischen Revolution untersucht Bini Adamczak den Umgang mit der Ehe in der frühen Sowjetunion. Sie kommt dabei zu dem Schluss, diese sei in Sachen Queerfeminismus nicht nur ihrer Zeit voraus gewesen, sondern auch unserer. Die Sowjetunion barg in ihrer Frühphase, allen immensen Widrigkeiten und Widersprüchen zum Trotz, durchaus noch viele Elemente eines utopischen Versprechens geschenkt. Die schwanden schon nach wenigen Jahren zusammen mit den weltrevolutionären Ambitionen. Weil jene deutschen Sozialdemokraten, die so nachhaltig von der Revolution profitierten, sie während der deutschen Novemberrevolution von 1918 ebenso nachhaltig verrieten, blieb die Revolution die russische. Der Rest ist Geschichte. Die Sowjetunion entwickelte ihre eigentliche weltgeschichtliche Bedeutung nicht als revolutionäre, sondern ironischerweise als konservierende, als katechontische Kraft. Die Figur des Katechon, altgriechisch der Aufhalter, stammt aus dem zweiten Paulusbrief an die Thessaloniker und wurde im frühen Christentum so interpretiert, dass eine bestimmte weltliche Macht, in diesem Fall das Römische Reich, das Kommen des Antichrist und damit das Ende der Welt aufhalte. Für die frühen Christen war das unerquicklich, denn dieses Ende ersehnten sie herbei. Als das Christentum Staatsreligion wurde, hatten es die Theologen mit dem Weltuntergang nicht mehr so eilig und der Katechon, der nun in der katholischen Kirche identifiziert wurde, galt als eine positive Figur. Der Kronjurist der Nazis, Karl Schmidt, griff die Idee wieder auf und sah im Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion in der Rolle des Antichristen und Hitler in der des Aufhalters und Retters der Zivilisation. Aus der Perspektive der menschlichen Emanzipation muss man festhalten, es war genau andersherum. Und bei aller Kritik am liberalen Kapitalismus, seine Rettung durch die Rote Armee war selbstverständlich besser als das Weiterbestehen der faschistischen Alternative. Da diese sich zurzeit wieder im Aufwind befindet, kann man den Sorgen von Herrn Fakaros nur beipflichten. Es sei doch eindeutig Zeit, dass wieder etwas passiere, sagt er, während er den beiden Besuchern aus Germania die rote Tüte mit Wein und Fetakäse überreicht. Oder? Fragt er rhetorisch. Das ist es wohl. Nur die Sowjetunion kann diesmal nichts mehr retten. In seinem ebenso bekannten wie viel kritisierten Essay »The End of History« stellte der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama 1989 die These auf, dass sich nach dem Zusammenbruch der UdSSR die Prinzipien des Liberalismus in Form von Demokratie und Marktwirtschaft durchgesetzt hätten. Die politisch-gesellschaftliche Entwicklung der Menschheit sei damit an ihrem Endpunkt angelangt. Faktisch war zu dieser Zeit weltweit ein Trend zur Demokratisierung zu beobachten. Doch Fukuyamas These bewahrheitete sich nicht. Im Jahr 2020 war der globale Stand der Demokratie, berechnet anhand des Anteils der Weltbevölkerung, der in demokratischen Staaten lebt, wieder ungefähr auf dem Niveau der Zeit angekommen, in der der Essay verfasst wurde. Beruhend auf einer These von Samuel Huntington aus dem Jahr 91 folgen, bezogen auf einen Forschungszeitraum seit 1900, in der globalen gesellschaftlichen Entwicklung wellenartig auf Demokratisierungsschübe, jeweils Autokratisierungsschübe. Auf die sogenannte dritte Welle der Demokratisierung, die 1974 in Portugal mit der Nelkenrevolution anhob und mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Länder Osteuropas und der früheren Sowjetunion 1989 abebbte und in den 90er Jahren auslief, begann mit den Entwicklungen in Südosteuropa ab 1994 eine bis heute andauernde dritte Welle der Autokratisierung. Während die erste Welle der Autokratisierung 1922 bis 1942 sowohl Demokratien als auch ohnehin autoritär regierte Staaten betraf, sank in der zweiten Welle 1960 bis 1975 das Maß demokratischer Machtlimitierung vor allem in Staaten, die zwar Wahlen abhielten, aber in Gänze bereits sogenannte Wahlautokratien waren. In der dritten Welle sind Demokratisierungsprozesse in Ländern Lateinamerikas, des subsaharischen Afrika und Osteuropas überwiegend zum Erliegen gekommen. Viele demokratische Errungenschaften wurden wieder zunichte gemacht. Im Jahr 2017 übertraf die Anzahl der Staaten, die in Sachen Demokratie Rückschritte machten, erstmals wieder die Zahl der Staaten, die Fortschritte erzielten. Das war seit 1940 nicht mehr der Fall gewesen. Eine Beobachtung ist besonders alarmierend. Die dritte Welle der Autokratisierung erfasst zu einem deutlich überwiegenden Teil Demokratien. Besorgniserregend ist daran, dass historisch betrachtet Autokratisierungsprozesse in Demokratien nur selten aufgehalten wurden, bevor die betroffenen Staaten sich gänzlich zu Autokratien entwickelten. Der im Jahr 2021 veröffentlichte Demokratiebericht des renommierten Varieties of Democracy Project der Universität Göteborg stellt diese negativen Entwicklungen dar. Im Jahr 2020 wurden in 25 Ländern Autokratisierungsprozesse registriert. Darunter große Länder mit viel internationalem Einfluss wie Indien, die USA, Brasilien und die Türkei. Der 2010 veröffentlichte Bericht zählte weniger als 10 solcher Länder. Die Anzahl der Länder, die in den 10er-Jahren dieses Jahrhunderts Demokratisierungsprozesse erlebt haben, darunter beispielsweise Armenien, Gambia und Tunesien, liegt im Bericht von 2020 bei 16 Ländern, wovon 4 den Status einer Demokratie erreicht haben. Bei diesen Fällen handelt es sich jedoch um kleinere Länder, die das Weltgeschehen und die Entwicklung ihrer Regionen nur marginal beeinflussen. Vergleicht man die Bevölkerung der sich demokratisierenden mit der sich autokratisierenden Länder, wird das Ausmaß des Rückschritts deutlich. Stand 2020 leben 68% der Weltbevölkerung in Staaten, die als Wahlautokratien oder geschlossene Autokratien gelten. 2010 waren es noch 48%. Einer der Gründe für die starke demografische Verschiebung liegt in Indien. Bis vor kurzem die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt, hat der Staat im aktuellen Bericht den Status als solche verloren. Der autoritäre Umbau des politischen Systems unter Premierminister Narendra Modi und seiner Partei, der BJP, folgt einem für die dritte Welle der Autokratisierung typischen Muster. Während es bis 1990 überwiegend Putsche waren, die zu plötzlichen Zusammenbrüchen von Demokratien geführt oder Wahlautokratien zu Autokratien gemacht haben, so finden Autokratisierungsprozesse inzwischen überwiegend schleichend statt und werden von gewählten Regierungen hinter einer legalen Fassade vorangetrieben. Heutzutage erodieren Demokratien eher, als dass sie zerbrechen. Prototypisch scheint folgendes Vorgehen. Anfänglich beschneidet die Regierung die Freiheit der Medien, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft. Im Fall Indiens, nach dem Wahlsieg von Narendra Modi und seiner hindu-nationalistischen Partei BJP im Jahr 2014, wurde die anfänglich sporadische Zensur bald zur Routine und beschränkt sich nun nicht mehr auf für die Regierung sensible Themen. Drakonische Gesetze gegen Aufwiegelung und zur Terrorismusbekämpfung unterdrücken die freie Meinungsäußerung. Die Verfolgung von Oppositionellen, deren Rechtsbeiständen sowie Journalisten und Journalistinnen führt zu wachsender Selbstzensur. Zusätzlich nutzt die Regierung Finanzierungsvorschriften für ausländische Organisationen, um die Tätigkeit von Nichtregierungsorganisationen zu beschränken, die sich kritisch zu Regierungsmaßnahmen äußern. Der hindu-nationalistische Kurs Modis und der BJP führt zudem zu häufigen Angriffen auf religiöse Minderheiten, marginalisierte Gruppen sowie Kritiker und Kritikerinnen der Regierung. Zumeist erklären die Angreifer offen, die Regierung zu unterstützen. Hochrangige Mitglieder der Regierungspartei unterstützen diese Täter und Täterinnen öffentlich, halten hetzerische Reden gegen Minderheiten und beschwören den Vormachtanspruch des Hinduismus, womit sie zu weiterer Gewalt beitragen. Ein ähnliches Muster des Regierungshandelns sowie dessen gesellschaftlicher Folgen ist etwa in Brasilien, Bolivien, Ungarn, Polen und der Türkei zu beobachten. Diese Ähnlichkeiten sind kein Zufall, denn die autoritären Regierungen lernen voneinander. In einem Land erfolgreiche Strategien werden von anderen Regierungen mit den gleichen Absichten übernommen. Im späteren Verlauf des autoritären Umbaus polarisieren Regierungen die Bevölkerung oft mittels offizieller Desinformationskampagnen, die vor allem über soziale Medien lanciert werden. Argumente der politischen Gegner werden ignoriert, die entsprechenden Personen dämonisiert. Diese Taktik lässt sich in Indien unter Modi ebenso gut beobachten wie in den USA beim ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seiner republikanischen Partei oder bei Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán und seiner Partei Fidesz. Global zeigen die Daten der Studie des Varieties of Democracy Project den Trend, dass sich Regierungsparteien auch in Demokratien über die vergangenen Jahrzehnte immer weniger zu politischem Pluralismus bekennen. Stattdessen dämonisieren sie häufiger ihre politischen Gegner und beschneiden Minderheitenrechte. Die Republikanische Partei der USA, insbesondere in Trumps Regierungszeit, gibt hierfür das Paradebeispiel. Nicht nur Regierungsparteien bedienen sich dieser Strategie, auch Oppositionsparteien agieren zunehmend danach. Das begünstigt, wie ebenfalls in den USA zu beobachten war, eine starke Polarisierung der öffentlichen Meinung und die Erosion klassischer demokratischer Werte wie des Verhandelns über Sachfragen. Größere Gruppen aus derartig beeinflussten Bevölkerungen sind dann eher bereit, illiberale Entscheidungen politischer Führer mitzutragen oder zu befürworten. Trotz der Beteiligung der Opposition an der Polarisierung ist dem Direktor des Varieties of Democracy Project, Professor Stefan Lindberg, zufolge aber eindeutig ersichtlich, dass die größte Bedrohung für Demokratien weltweit in den vergangenen 20 Jahren von Regierungen und Regierungsparteien ausging. Das bedeutet freilich nicht, dass autoritär ausgerichtete Oppositionsparteien keine Bedrohung für die demokratische Verfassung eines Staats darstellen. Auch sie können zur Erosion demokratischer Werte und Normen beitragen und darüber hinaus mit Hilfe solcher Strategien zu Regierungsparteien werden, die wie beschrieben handeln. Letztlich können aber nur Regierungen unter Nutzung legaler Mechanismen, meist im Parlament verabschiedeter Gesetze und Verordnungen der Exekutive, demokratische Institutionen unterminieren. Dabei halten sie die Fassade legalen Vorgehens aus zwei Gründen aufrecht. Zum einen dient diese der Absicherung gegen die Opposition, gegen Nichtregierungsorganisationen und gegen andere Staaten. So reformiert beispielsweise die Polen regierende Partei Recht und Gerechtigkeit, PIS, seit 2015 das Justizwesen, insbesondere die Besetzung der Gerichte, um Einfluss auf die Rechtsprechung zu nehmen. Diese Eingriffe verletzen zwar grundlegende demokratische Werte, folgen aber legalen Vorgaben und sind somit kaum auf diesem Weg aufzuhalten oder zu sanktionieren. Zum anderen soll das oft über mehrere Jahre angelegte, schrittweise legale Vorgehen dafür sorgen, dass Bürgerinnen und Bürger langfristige Intentionen der Regierung schlechter als solche erkennen. Das Fehlen eindeutig festgelegter Ziele der Regierung erschwert es, Opposition und Zivilbevölkerung Widerstand zu organisieren. Zudem sind seit 2020 wegen der Covid-19-Pandemie viele Protestformen kaum möglich. In vielen Ländern steht zu befürchten, dass zum Infektionsschutz erlassene repressive Maßnahmen die Pandemie überdauern. Die Mobilisierung der Opposition zu einem möglichst frühen Zeitpunkt ist jedoch essentiell, denn es gibt Länder, deren Bevölkerungen sich erfolgreich gegen solche Prozesse gestellt haben, doch das wird mit jedem weiteren Autokratisierungsschritt schwieriger. Das Vorgehen der Regierungen in Polen, Ungarn und auch den USA in den vergangenen Jahren sollte allen Bürgerinnen und Bürgern in liberalen Demokratien eine Warnung sein. Keine Demokratie ist dauerhaft selbstverständlich. Auch in Staaten, die zahlreiche friedliche Regierungswechsel durch freie und faire Wahlen erlebt haben und die über Jahrzehnte hohe rechtsstaatliche Maßstäbe unter Achtung der Grundrechte vorweisen konnten, können demokratische Strukturen erodieren. Während im Fall der USA die Regierung von Präsident Joe Biden viele autoritäre Maßnahmen seines Vorgängers Trump rückgängig macht, setzt die nationalkonservative Regierung in Polen ihren Weg fort. Ungarn ist mittlerweile eine Wahlautokratie mitten in der Europäischen Union. Die über Jahre, im Falle Ungarns über ein Jahrzehnt vorangetriebene schrittweise Autokratisierung der beiden Staaten verdeutlicht, warum es auch für demokratische Zivilgesellschaften so wichtig ist, jedes geplante Gesetz und jede Verordnung ihrer Regierungen genau zu beobachten und kritisch zu begleiten. Gesetzesvorhaben in Frankreich und Großbritannien sowie bereits verabschiedete Gesetze in Griechenland sind Beispiele für solche zur Vorsicht mahnenden Entwicklungen, gegen die sich allerdings bereits Widerstand regt. Das von der französischen Nationalversammlung im November 2020 beschlossene Loi Sécurité Globale, eine Neufassung des französischen Sicherheitsgesetzes, sah unter anderem eine Kriminalisierung des Filmens von Polizisten oder Soldaten im Einsatz vor. Hingegen erlaubt das Gesetz der Polizei den Einsatz von Drohnen, Videoüberwachung und Fußgängerkameras. Journalistenorganisationen sowie NGOs sehen die Pressefreiheit und die Bürgerrechte bedroht. Neben journalistischen Aufnahmen sind es häufig private Videos, die Polizeigewalt dokumentieren. Das Gesetz rief nicht nur heftige Kritik von der Menschenrechtskommission des Europarats, sondern auch Massendemonstrationen in Frankreich hervor. In Griechenland hat die regierende Partei Nea Dimokratia im Juli 2020 ein Gesetz durchs Parlament gebracht, das vorsieht, dass Protestierende bei der Polizei eine Genehmigung für eine Demonstration beantragen müssen. Zuvor hatte keine generelle Anmeldepflicht für Demonstrationen bestanden. Die Personen, die diese Genehmigung erhalten, haften finanziell für alle Sachschäden oder Behinderungen des Wirtschaftslebens, die als durch den Protest verursacht gelten, wie es im Gesetz heißt. Selbst der Gesetzesprüfungsausschuss des Parlaments hatte die Vorlage der Regierung als problematisch angesehen. Tausende Menschen demonstrierten dagegen, jedoch ohne Erfolg. Im Jahr 2020 kam es in Griechenland auch zu zahlreichen Gesetzesänderungen, die die Arbeit von im Migrationsbereich tätigen NGOs einschränken. Ein neues Asylgesetz untergräbt zudem den Zugang zu Schutz und setzt Asylsuchende einem größeren Risiko der Abschiebung und längerer Inhaftierung aus. Jüngst hat die konservative griechische Regierungspartei ein umstrittenes neues Hochschulgesetz in Kraft gesetzt, das die Einrichtung einer speziellen Polizei zur Überwachung der Universitäten erlaubt. Die Gesetzesnovelle ist auch deswegen besonders problematisch, weil die Polizei seit Ende der Militärdiktatur 1974 kein Hochschulgelände mehr betreten darf. Damals waren bei Protesten gegen die Militärjunta zahlreiche Studierende getötet worden. In Großbritannien brachten die regierenden Tories im Jahr 2021 im Unterhaus die Police Crime Sentencing and Courts Bill ein. Der umfassende Gesetzentwurf beinhaltet eine Vielzahl von Maßnahmen. Kritisch betrachtet wird vor allem der Teil des Gesetzes, der die Regelungen politischen Protests reformieren soll. Dieser würde die Dauer der Proteste, eine Festlegung von maximalen Lärmpegeln und strafrechtliche Verfolgung von Aktivisten wegen ernsthafter Belästigung regeln. Was Letzteres genau bedeuten soll, ist nicht klar definiert und liegt bisher in der Deutungshoheit der Behörden. Diese Beispiele demonstrieren, dass auch Regierungen, die nicht oder kaum mit Autokratisierung assoziiert werden, autoritäre Gesetze planen und durchsetzen. Die Reaktionen von Opposition und Teilen der Zivilgesellschaft in Frankreich, Griechenland und in Großbritannien signalisieren, dass es einen aufmerksamen und aktiven Widerstand gegen solche Prozesse gibt. Wenngleich nicht immer erfolgreich, so ist er dennoch fundamental wichtig, um auf die Gefahren hinzuweisen, die von Vorhaben wie den erwähnten ausgehen. Sicherlich steht nicht hinter jedem Sicherheitsgesetz eine Regierung mit den Absichten eines Viktor Orban. Doch ist jedes autoritäre Gesetz, das die zivilgesellschaftlichen Handlungsspielräume langfristig einschränkt, ein kleiner Autokratisierungsschritt, der zur Erosion der Demokratie beiträgt. Der abessinische König Abraha, der bereits Südarabien beherrschte, kam mit einer unaufhaltsamen Streitmacht. Seinen furchterregenden Kriegselefanten konnten die Stämme Mekkas nichts entgegensetzen. Doch als dem Leittier Mahmud befohlen wurde, die Stadt zu betreten, gehorchte es nicht. Unverrichteter Dinge musste Abraha umkehren. Im Jahr dieses Feldzugs wurde der Prophet Mohammed geboren. Das mythologische Element in dieser islamischen Überlieferung ist offenkundig. Doch gab es höchstwahrscheinlich einen Feldherrn, der mit Elefanten durch die arabische Halbinsel zog. Denn das Jahr des Elefanten ist eine in der vorislamischen Zeit nachweisbare Datierung. Die lineare Jahreszählung war damals noch fast unbekannt. Unter christlichen Gelehrten verbreitete sich langsam die von dem Mönch Dionysos Exiguus propagierte Idee, das mutmaßliche Geburtsjahr Jesu zum Ausgangspunkt der Zeitrechnung zu machen. Es gab noch keine Geschichte im heutigen Sinn des nur meist mythologisch gefärbte Überlieferungen und Traditionen, die der Legitimation von Herrschern und Gebräuchen dienten. Das kommende Jahr mochte eine gute oder schlechte Ernte bringen, wie man aus Erfahrung wusste, aber niemand hätte erwartet, dass es etwas Neues, ein anderes, gar besseres Leben bringt. Allenfalls rechnete man mit weiterem Verfall, einer Fortsetzung des Niedergangs vom goldenen Zeitalter der Heroen und Titanen zum erbärmlichen Zustand, in dem sich die Menschheit zu der Zeit befand. Nicht wenige Menschen hofften, dass ein gnädiger Gott dem bald ein Ende bereiten werde. Monarchen hatten früh begonnen, sich in die Zeit einzuschreiben, indem sie die Jahre seit dem Beginn ihrer Herrschaft zählen ließen. Aber das war kein Bruch mit der zyklischen Zeitvorstellung, denn mit der Machtübernahme des nächsten Königs begann die Zählung wieder von vorn. Wo es an Monarchen mangelte, orientierte man sich an spektakulären Ereignissen. Heutzutage würden Muslime und Islamwissenschaftler gerne wissen, um welches Jahr es sich beim Jahr des Elefanten nach unseren Zeitvorstellungen handelte, vermutlich 570. Die Zeitgenossen Mohammeds interessierte das nicht. Für sie war allein von Bedeutung, dass dieser als reifer, aber dennoch nicht alter Mann zum Propheten berufen wurde, also etwa 40 Jahre alt gewesen sein muss, und seine Geburt mit einem Zeichen Gottes verknüpft war. Die Menschen der Antike und des Frühmittelalters waren nicht zu dumm, eine lineare Zeitrechnung zu erfinden. Sie hatten dafür keinen Bedarf. Die Universalreligionen überschrieben die regionale und dynastische Zeitrechnung. Nach Christus oder nach der Hijra wurde zum verbindlichen Bezugspunkt. Mit dieser ideologischen Vereinheitlichung verordnete man der Zeitrechnung einen Anfang, der einmalig und nicht wiederholbar war. Doch diese Neuerung war noch kein Abschied vom zyklischen Zeitverständnis. Selbst ein so innovativer Theoretiker wie Ibn Khaldun, der spätmittelalterliche Pionier der Sozialwissenschaft, blieb einem Weltbild verhaftet, in dem der Aufstieg und der Verfall der Reiche immer wieder ohne Weiterentwicklung aufeinander folgten. Allenfalls sprach man von einem weiteren Niedergang, einer noch stärkeren Abkehr vom einst gottgefälligeren Leben. Es gab keine Zukunft, auf die man sich hätte freuen können. Oder doch? Die Vorstellung, dass die Welt dereinst untergehen würde, entwickelten bereits frühe antike Kulturen, wie die Assyrer. Persische Zoroastrier waren wohl die ersten, die an einen verheerenden letzten Kampf zwischen Licht und Finsternis glaubten, auf den ein gänzlich neues, besseres Leben folgen sollte. Die Juden übernahmen die Vorstellung, nach einer globalen Katastrophe werde ein Reich auf Erden sein, welches wird gar anders sein, denn alle Reiche. Auf dieser Grundlage entwickelte sich die christliche und islamische Apokalyptik. Das apokalyptische Denken hat zu Recht einen schlechten Ruf. Historisch betrachtet war es aber der erste Ausbruch aus dem zyklischen Zeitverständnis. Erstmals wurde eine bessere Welt vorstellbar, eine Welt ohne Armut, Hunger, Gewalt und Krankheiten. Jedoch nur durch das Eingreifen Gottes und um den Preis einer großen Säuberung, die selbst Stalin vor Neid erblassen lassen würde. Errettet wird nur die kleine Schar der wahren Gläubigen und Gottesstreiter. Wenigstens denen aber geht es nach der Apokalypse gut. In der Endzeiterwartung mischen sich Angst und Hoffnung. Die Zeit der Ungerechtigkeit endet, aber wird man selbst zu den Erwählten gehören? Und was tun, wenn Gott trödelt, obwohl die Zeichen der nahenden Apokalypse wie Tyrannei, Sittenverfall, Krieg, Hunger, Seuchen unverkennbar sind? Christliche wie muslimische Geistliche waren sich der Brisanz der Apokalyptik bewusst, die eine heilsgeschichtliche Legitimation für Gewaltanwendung darstellen konnte, und betonten fast einhellig, dass nur Gott den Zeitpunkt des Weltgerichts kenne und der Mensch geduldig abwarten müsse. Gewalttätige apokalyptische Bewegungen waren, gemessen am Zustand der Welt, erstaunlich selten. Im christlichen Europa traten sie vornehmlich in den Jahrzehnten nach der Reformation in Erscheinung. Wesentlich häufiger entstanden antiapokalyptische Bewegungen, die zu Reue, Buße und Umkehr aufriefen, um das drohende göttliche Strafgericht abzuwenden, etwa pazifistische religiöse Reformgruppen des christlichen Mittelalters, wie die Beginen und Begarden oder die autoaggressive Geißlerbewegung. Unterdessen entwickelten sich langsam die Voraussetzungen für die Erfindung der Zukunft. Die Philosophie löste sich von der Religion, der sie ein Jahrtausend lang unterworfen gewesen war. Das Bürgertum begann sich vom Adel zu emanzipieren und Kapital zu akkumulieren. Das Kapital bedurfte einer Zukunft. Bisherige Klassengesellschaften hatten auf der Aneignung des landwirtschaftlichen Mehrprodukts beruht. Der Reichtum konnte nur durch Eroberung oder Erschließung von Agrarland vermehrt werden. Mehr vom Gleichen. Die Kapitalverwertung hingegen erfordert die ständige Erschließung neuer Geschäftsbereiche und Profitquellen. Ein entwickeltes Kreditsystem beruht auf der Gewissheit, dass in der Zukunft mehr produziert wird, dieser also anders aussieht als die Gegenwart. Erst mit dem Kapitalismus und der seine Entwicklung begleitenden Aufklärung entstand die Idee des Fortschritts. Den brachte die Entfaltung der Produktivkräfte und auf dem Höhepunkt kapitalistischer Siegesgewissheit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war vom Ende der Geschichte die Rede, eine Formulierung, in der jenseits der Intention ihres Erfinders Francis Fukuyama oft die Idee mitschwang, der Kapitalismus habe das neue Jerusalem geschaffen. Kein Paradies zwar, aber eine Welt, in der die Menschen jedes Jahr ein bisschen mehr von den alten Plagen erlöst werden. Dieser Illusion kann man sich nur noch mit großen ideologischen Anstrengungen hingeben. Selbst wer die ungleiche Entwicklung, die Zumutungen des lohnabhängigen Alltags und unzählige andere Probleme zu ignorieren oder kleinzureden gewillt ist, muss zur Kenntnis nehmen, dass der Kapitalismus die Lebensgrundlagen des größten Teils der Menschheit erheblich schädigt oder gar zerstört. Die alten Ideen und religiösen Deutungsmuster sind nicht verschwunden. Es ist daher keineswegs verwunderlich, dass in der Klimadebatte Muster des apokalyptischen Denkens auftauchen, nicht allein in den Untergangsprophezeiungen. Für jene, die in naiver oder gewollter politischer Enthaltsamkeit fordern, die Regierungen müssten endlich das Richtige tun, scheint die Rettung nur durch das Eingreifen des säkularisierten höchsten Wesens, des Staates, denkbar zu sein. Die Klimabewegung ist jedoch eine antiapokalyptische Bewegung, die das Strafgericht abwenden will. Beginisch und begardisch bei Fridays for Future, tendenziell geißlerisch bei Extinction Rebellion, wo man allerdings doch lieber Kunstblut verwendet als das eigene. Mit dem apokalyptischen Denken sind Gefahren verbunden. Sollte die Klimabewegung, deren Entwicklung noch nicht absehbar ist, sich auf den Aufruf zur individuellen Umkehr, zum Konsumverzicht konzentrieren, droht eine Zeit unerfreulicher Tugendpredigten. Die häufig in apokalyptischer Manier heraufbeschworene Ökodiktatur hingegen bedürfte einer solideren Basis als einer braven Jugendbewegung. Relevante Kapitalfraktionen, hohe Bürokraten und Offiziere müssten sich für den Klimaschutz verbünden und putschen. Kein sonderlich realistisches Szenario. Die real existierende apokalyptische Bewegung besteht aus den Unternehmen, die fossile Brennstoffe produzieren, nutzen oder auf deren Nutzung angewiesen sind, sowie aus deren politischen Repräsentanten. Man kann lange darüber rätseln, was in den Köpfen der Verantwortlichen vorgeht, doch sicherlich ist das Strafgericht, das unweigerlich auch ihren Profit mindern wird, nicht ihr Ziel. Anders verhält es sich möglicherweise mit der extremen Rechten, deren Leugnung des Klimawandels eine Lüge sein könnte, hinter der ein Interesse steht. Das absehbare Desaster dürfte eine Herausforderung für die aus ihrer Sicht verweichlichte weiße Rasse darstellen, wird aber mutmaßlich vor allem jene schädigen, die man ohnehin hasst. Die globale Erwärmung könnte ihre letzte Chance sein, die White Supremacy auf diesem Planeten zu retten. Im Rahmen des Kapitalismus lässt sich die globale Erwärmung allenfalls bremsen. Die Zukunft muss neu erfunden werden. In Zeit großer Veränderungen ist jede kritische Theorie der Gesellschaft damit konfrontiert, dass der Gegenstand, auf den sie zielt, ständig in Bewegung ist. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Gegenwart durchgängig durch eine erdrückende Irrationalität auszeichnet und die einzige Aussicht darin zu bestehen scheint, dass es immer noch schlimmer kommen kann. Wenn jeder neue Tag eine neue Katastrophe mit sich bringt, liegt das Grauen in dem Rhythmus, mit dem wir ohne Zeit und Reflexion an eine neue Normalität gesellschaftlicher Amnesie gewöhnt werden. Heutzutage auf Guy Debords Buch »Die Gesellschaft des Spektakels« von 1967 zurückzukommen, scheint abwegig. Denn wie Gegner des Buchs meinen, handelt es sich um eine Kritik des Nachkriegskapitalismus, deren zentrale Motive Konsumgesellschaft, Werbung, die Passivität des Zuschauers, vorkapitalistische Romantik, Entfremdung, deren zentrale Motive vollständig an unseren heutigen sozialen Katastrophen vorbeigehen. Wirtschaftliche Verelendung, Gespenster des Faschismus, ökologischer Zusammenbruch. Doch wenngleich die erstgenannten Motive in der neueren Forschung in den Hintergrund getreten sind, soll hier untersucht werden, ob eine kritische Theorie kapitalistischer Gesellschaft, die eine einzigartige Form der sozialen Beherrschung durch Bilder, Repräsentationen und Erscheinungen hervorhebt, in derart inkohärenten Zeiten nicht eine gewisse Kohärenz bieten kann. Es wird oft übersehen, dass die Gesellschaft des Spektakels weniger eine kritische Theorie des Scheins ist, als vielmehr eine der Organisation des Scheins. Diese Fehldeutung gewinnt Plausibilität durch die häufig und zynisch beklagte Verbreitung von Bildern, beispielsweise in der Werbe- und Unterhaltungsindustrie. Doch wie Debords Filme und seine Autobiografie bezeugen, wendete er sich nicht gegen Bilder an sich. Vielmehr bezieht sich der Begriff des Spektakels auf ein inneres Organisationsprinzip, das einer scheinbar endlosen Vielfalt gesellschaftlicher Phänomene Rechnung trägt. Das erste Indiz dafür findet sich bereits im Titel des Buches. Es geht um eine Gesellschaft des Spektakels, nicht um eine Menge besonderer Spektakel. Wenn das Spektakel eine Totalität gesellschaftlicher Verhältnisse ist, die durch Erscheinungen innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise vermittelt wird, dann funktioniert der Begriff nur auf der Ebene der Gesamtgesellschaft. Eine Rechtfertigung für eines ihrer Momente ist eine Rechtfertigung für ihre Gesamtheit. Für Debord bezeichnet das Spektakel die herrschende Einheit von Produktion und Konsumtion, von Arbeit und Freizeit, von Kultur und Ware, von Staat und Wirtschaft, von Ideologie und materieller Umwelt. Diese Einheit ebnet nicht nur die Unterscheidungen zwischen Produktion und Konsumtion, Monopol und Konkurrenz, Gebrauchswert und Tauschwert ein, sondern auch die Klassenunterschiede und hinterlässt in ihrem Gefolge Personifikationen, Repräsentationen, Erscheinungen und Bilder ihrer eigenen Bewegung. In dieser Hinsicht ist Debords 10. These zentral. Der Begriff des Spektakels vereinigt und erklärt eine große Mannigfaltigkeit von erscheinenden Phänomenen. Ihre Verschiedenheiten und Kontraste sind die Erscheinungen dieses gesellschaftlich organisierten Scheins, der in seiner allgemeinen Wahrheit wiedererkannt werden muss. Das Spektakel ist, seinen eigenen Begriffen nach betrachtet, die Behauptung des Scheins und die Behauptung jedes menschlichen, das heißt gesellschaftlichen Lebens, als eines bloßen Scheins. Als kritische Theorie kann die Gesellschaft des Spektakels nicht einfach eine lange Liste kontingenter Spektakel aufbieten, die durch verschiedene soziale Phänomene veranschaulicht werden. Ebenso wenig kann die genaue Prüfung einzelner Bilder im Namen von realistischeren, repräsentativen oder ermächtigenden Bildern die Begriffstiefe erreichen, die Debord anstrebt. Sie liegt vielmehr darin, eine Einheit von sozialen Unterschieden und heterogenen Inhalten zu bezeichnen. Als kritische Diagnose des Kapitalismus des 20. Jahrhunderts zielt der Begriff des Spektakels darauf, den Zusammenhang zwischen den unmittelbaren Gegebenheiten des gesellschaftlichen Lebens zu verdeutlichen, die scheinbar unverbunden sind oder sogar Gegensätze bilden. Ähnlich wie für den jungen Marx, das Geld die magische Fähigkeit hatte, das Hässliche ins Schöne zu verwandeln, Dummheit in Intelligenz. Das höchste Bestreben des Spektakels an sich bleibt, dass die Geheimagenten zu Revolutionären werden und die Revolutionäre zu Geheimagenten. Für Guy Debord folgt das Spektakel als Form der Vereinheitlichung oder Integration, dem Prinzip der Trennung. Es trennte die Menschen gesellschaftlich voneinander, von ihrer eigenen entfremdeten Tätigkeit und von ihrem eigenen Sinn für historische Erfahrung. In Anlehnung an Marxens Kritik des Fetischcharakters der Ware erlangen diese Formen der Trennung positive Kraft als Erscheinungen, die außerhalb jedweder Kontrolle operieren. In Debords Werk und bei der Situationistischen Internationale finden sich zahlreiche Beispiele für eine solche Logik der Einheit in der Trennung. Der Schein vermeintlich gegensätzlicher politischer Fraktionen, konkurrierende Bilder von Individualität, für die beworbene Berühmtheiten stehen, Repräsentationen des Proletariats durch verschiedene Organisationsformen, die Erscheinung der durch Warenproduktion und Zirkulation strukturierten Zeit, die organisierte Gestaltung der städtischen Umgebung und die zur Schaustellung kultureller Genüsse. Dies sind nur einige der Aspekte des Alltags, die mit der vielseitigen Kategorie des Spektakels kritisch untersucht werden sollen. Scheinbar unterschiedliche Erfahrungen werden hinterfragt, um ihren unausgesprochenen inneren Zusammenhang zutage zu fördern. Die ausgeprägtesten und konkretesten Gegensätze in Debords Theorie des Spektakels bestehen in einer Reihe von Dichotomien, die er durcharbeitet, um ihr Zusammenwirken aufzuzeigen. Arbeit und Freizeit, Stadt und Land, Staat und Ökonomie und schließlich die konzentrierte und die diffuse Form des Spektakels, die in den späten 60er Jahren weltweit herrschen. Diffus wie die westliche Gesellschaft des Warenüberflusses und konzentriert wie die östlichen Gesellschaften der bürokratischen Planwirtschaften. Schauen wir uns zum Beispiel das Verhältnis von Arbeit und Freizeit genauer an. Debord und die Situationistische Internationale kritisieren es häufig, wobei die Freizeit, ein immenser industrieller Sektor von Vergnügungs- und Unterhaltungsdienstleistungen, die zur Entspannung nötigen, der Wiederherstellung der im Produktionsprozess verausgabten Arbeitskraft dient. In einer Zeit, in der Amazon die Lagerarbeit nach dem Vorbild eines Videospiels reorganisiert, ist es zugegebenermaßen schwierig, sich an eine Ära zu erinnern, in der die Unterscheidung zwischen Arbeit und Freizeit so ausgeprägt war wie während der Nachkriegsprosperität in den fortgeschrittenen Industrienationen, als das hohe Niveau von Bruttoinlandsprodukt, Löhnen, Produktivität und sozialen Sicherheitsnetzen dem Proletariat eine beispiellose Kaufkraft bescherte. Heutzutage erscheint dies schon fast exotisch. Seit den frühen 70er Jahren prägen flexible Arbeitsmärkte, 24-Stunden-Verfügbarkeit, befristete Jobs, Teilzeit- und Saisonarbeit, Praktika und Selbstständigkeit immer stärker das Bild. Doch in der Zeit von Debords Diagnose schien die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit vollkommen deutlich zu sein. Die eine diente als Rechtfertigung für das andere. Die klare Einheit von Arbeit und Freizeit war exemplarisch für die Einheit von Produktion und Konsumtion, von Tauschwert und Gebrauchswert. Für Debord und die Situationistische Internationale bedeutete die Abschaffung des einen die Abschaffung des anderen. Ein anderes Beispiel sind die derzeitigen Kommunikations- und Transportnetzwerke. Das Kapital, so schreibt Marx in den Grundrissen, treibt seiner Natur nach über jede räumliche Schranke hinaus. Die Schöpfung der physischen Bedingungen des Austauschs von Kommunikations- und Transportmitteln wird also für es in ganz anderem Maße zur Notwendigkeit. Marx bezeichnet diese internationale Tendenz des Kapitals als die Vernichtung des Raums durch die Zeit. Eine Beobachtung, die Debord in seine Diagnose darüber einfließen lässt, wie das Spektakel Stadt und Land auf einen Nenner bringt. Die Verschiedenheit der Orte lasse es in einer spektakulären Einheit der Äquivalenz zusammenfallen. Es ist eine homogenisierende Kraft, die vereinheitlicht, und wie Debord Marx paraphrasiert, mit ihrer schweren Artillerie alle chinesischen Mauern in den Grund geschossen hat. Im Spektakel ist somit eine Dialektik der Nähe am Werk, die geografische Entfernung abschafft, nur um im Innern die Entfernung als spektakuläre Trennung wiederherzustellen. Die Nähe, die durch die Kommensurabilität verschiedener Orte gewonnen wird, zeigt sich im Tourismus, im sozialen Wohnungsbau und im Automobil. Der Urbanismus entpuppt sich als moderner Mechanismus zur Sicherung der Klassenmacht, die der Bevölkerung eine geografische Isolation beschert, die ihrer eigenen inneren Isolation entspricht. Wie auch zur kontrollierten Reintegration, die auf den planbaren Erfordernissen der Produktion und des Konsums fußt. Neben der Erosion des ländlichen Raums durch die Ausdehnung kommerzieller urbaner Erfordernisse werden entfernte Realitäten durch verschiedene digitale Technologien immer näher zusammengebracht. Der frühere Naivling vom Land, der nichts kannte, was außerhalb des engsten Kreises seines Berufs und Familienlebens lag, verschwindet in der vernetzten Welt. Die Einheit von Stadt und Land erhält jedoch eine neue Bedeutung in der Kultur in Quarantäne, die Provinzialismus und Globalismus völlig durcheinander mengt. Und das nicht nur für die zeitgenössische Rechte, die darüber in Gezeter verfällt. immer stärker isoliert in den Mauern ihrer Domizile, haben die Menschen dennoch Zugang zu einer nie dagewesenen sozialen Kommunikation. Eine facettenreiche Synthese aus dem bornierten Landleben und dem Kosmopolitismus der industrialisierten Kultur macht sich breit. Eine neue Wertschätzung der Gartenarbeit, der häuslichen Strenge und des Klatschs und Tratschs begleitet das distanzierte und digitale Lernen, Arbeiten, Konsumieren und Sozialleben. Je mehr wir zusammen sind, desto weiter entfernen wir uns voneinander. Umgekehrt sind die Megastädte von heute durchsetzt mit Anklängen an die alten Gegensätze des Landlebens, vor allem in den Slums mit notdürftiger Infrastruktur, bevölkert mit Eiferern und Scharlatanen und reguliert von Racketökonomien und der Gewalt mafiöser Staatsführung. Im Wesentlichen besteht die Logik des Spektakels darin, Ähnlichkeiten hervorzuheben und zu verschönern, während Unterschiede verleugnet und ausgelöscht werden. Wenn eine US-Regierung Einwanderer anfleht, kommt nicht hierher, verflüchtigen sich die Unterschiede zwischen Donald Trump und Joe Biden durch ein spektakuläres Denken, das auf diesen Unterschieden zugleich in sehr zweifelhafter Weise beharrt. Es herrscht eine Dynamik, die Marx in »Das Elend der Philosophie« 1847 pointiert beschrieb. Das Ja wird Nein, das Nein wird Ja, das Ja wird gleichzeitig Ja und Nein, das Nein wird gleichzeitig Nein und Ja. Auf diese Weise halten sich die Gegensätze die Waage, neutralisieren sie sich, heben sie sich auf. Das Spektakel ist als solches ein Postulat der Äquivalenz, abgeleitet aus den Tauschbeziehungen, das eine Einheit der Differenzen unter einer Herrschaft des Scheins zusammenhält. Armut und Gesundheitsfürsorge erscheinen als Eigenverantwortung. Der Staat erscheint als Hindernis für die Zirkulationsströme des freien Marktes. Die Ware erscheint als Grundlage fürs Überleben. Ein saturiertes Proletariat erscheint als hohe Kreditwürdigkeit. Umverteilung des Reichtums erscheint als Sozialismus. Ein Größenwahnsinniger erscheint als Protagonist des Faschismus. Kultur erscheint als Mechanismus zur Selbstermächtigung. Der Kampf gegen Rassismus erscheint als im Büßergewand niederkniende demokratische Führer. Eine gesunde Wirtschaft erscheint als eine gesunde Bevölkerung bis zum Erbrechen. Sei es die Zeit nach dem Sieg Joe Bidens mit ihren nichtssagenden Appellen zur Einheit, sei es die oberflächliche Pseudodebatte von 2019 zwischen Slavoj Žižek und Jordan Peterson, deren Harmonie scheinbarer Unterschiede eher vom Spektakel zeugte als von einer politischen Polarisierung. Wo immer man hinschaut, zeigt sich die Relevanz des Spektakels für die Einheit in der Differenz. So wie der Tauschwert den Gebrauchswert als Erscheinungsform benötigt, muss das Spektakel Unterschiede ineinander übergehen lassen, ohne sie vollständig aufzulösen. Es mangelt heutzutage nicht an Beispielen für die Struktur des Spektakels, das eine übergreifende Versöhnung, Kohäsion und Einheit erkennbar macht. Absolute Unterschiede zwischen der ersten und dritten Welt erscheinen lächerlich angesichts einer globalen Pandemie, bei der Failed States im Westen mit mageren Almosen als Schutzherren auftreten. Die grundlegende Identität zwischen freier und unfreier Arbeit, die so zentral für Marxens Kritik ist, war nie so ausgeprägt wie heute, da Erstere sich als das zu erkennen gibt, was sie schon immer war. Von systemrelevanten Arbeitern wird verlangt, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Unterschiede zwischen Bürger und Staat verflüchtigen sich in den Momenten einer staatsbürgerlichen Verantwortung. Die Einhaltung der Maskenpflicht wird ebenso überwacht wie soziale Gruppen, offenbart sich eine Art Selbstmanagement. Die Corona-Krise lässt die Tage noch stärker ineinander aufgehen, eine verschwommene Erfahrung von Zeit, die dem Fehlen klarer Jahreszeiten entspricht. Doch jenseits der offiziellen Politik und solcher Phänomene der Entzeitlichung brechen auch in der Kultur absolute Unterscheidungen zusammen. Nicht nur gilt die alte Trennung zwischen Kunst und Unterhaltung nicht mehr, selbst ein klarer Gegensatz zwischen Amüsement und Langeweile hat in der Erwartung unsublimierten Genusses, den die Kulturindustrie und die Streamingdienste versprechen, kaum noch Bestand. Man freut sich, unzählige Optionen und Wahlmöglichkeiten zu haben und weiß doch zugleich, dass man niemals volle Befriedigung erlangen wird. Es ist eine Nivellierung von Zufriedenheit und Unzufriedenheit, die nur mit einer Einheit von hoher und niederer Kultur einhergehen konnte, in der die Bedeutungslosigkeit der Letzteren im gleichen Maß verschwindet wie die Bedeutung der Ersteren. In einer gänzlich von Durchschnittswerten strukturierten Welt können hohe und niedere Kunst ihre Trennung nicht aufrechterhalten. Im Radio läuft Händels Messias, unmittelbar gefolgt von der Titelmelodie für Indiana Jones. Für den Hörer gehören beide zum Kanon der klassischen Musik. Ebenso lässt sich schwer bestimmen, wo die Grenze zwischen Kommunikationsmedien und ihrer Kommerzialisierung verläuft. Datengetriebene Algorithmen fungieren als Voraussetzung für die Online-Kommunikation. Schließlich wird es auch immer schwieriger, zwischen Wahrheit und Unwahrheit zu unterscheiden. Tatsächlich zirkulieren überall bereits Begriffe wie Fake News und Postwahrheit. Jedes Fragment schlüssiger Berichterstattung wird noch am selben Tag widerlegt, nur um durch eine noch flüchtigere Gewissheit ersetzt zu werden. Es bleibt kein Element von Faktizität, bei dem nicht irgendeine Interessengruppe die Finger im Spiel hätte. Die Linke und die Rechte werfen sich gegenseitig die Verbreitung von Fake News oder Desinformation vor. Aber sie verbreiten sich nun, in den Worten de Bors, in einer Welt, in der es keinen Raum für Verifizierung gibt. Es muss Desinformation geben und sie muss etwas Flüssiges und potenziell Allgegenwärtiges sein. Jede Berufung auf authentischen Journalismus konstruiert einen Kampf zwischen unanfechtbarer Faktizität und oberflächlichster Täuschung. Doch wie Marx in seiner Religionskritik gezeigt hat, liegt die Wahrheit jeder Fälschung in einer Welt, deren Aufrechterhaltung der Lüge bedarf. Hier wird de Bors Begriff der materialisierten Ideologie aufschlussreich. Ideologie lässt sich für de Bors weder auf einen subjektiven Irrtum noch auf Klassenparteilichkeit reduzieren, bei der eine Gruppe einer anderen ihre Interessen und Überzeugungen aufzwingt. Stattdessen beherrscht die Ideologie die Gesellschaft als Ganze, niemals nur diese oder jene Sphäre, wie sehr sie auch innere Widersprüche aufweisen mag. Wie de Bors schreibt, von da an gewinnt der ideologische Anspruch eine Art seichte, positivistische Genauigkeit. Er ist nicht mehr eine geschichtliche Wahl, sondern eine Evidenz. Ähnlich den Reflexionen Adornos ist für de Bors die Unterscheidung zwischen Ideologie und Realität zusammengebrochen. Ist die Konkretheit der Welt zur nahtlosen Erweiterung einer spektakulären Oberflächenschau geworden. Bestand Ideologie früher in einem verfälschten Widerschein der realen Welt, läuft das Spektakel auf den adäquaten Widerschein einer wirklich verfälschten Welt hinaus. Zwischen den Erscheinungen des Spektakels und einer darunterliegenden gesellschaftlichen Realität kann es keine Kluft mehr geben. Durch diese Entwicklung ist das Leben Schein geworden und hat die Lüge längst ihre ehrliche Funktion verloren, über Reales zu täuschen. Wie Adorno bemerkt, das Spektakel ist die wahrheitsgetreue Offenbarung einer falschen und verkehrten Welt, die wiederum diese Wirklichkeit als falsche reproduziert. Auf diese Weise werden die genauer beleuchteten Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens selbst zu dessen Mystifizierung, nicht als illusorischer Schleier, sondern indem sie die Wirklichkeit der Gesellschaft transparent machen. Man kann die Welt nicht so sehen, wie sie wirklich ist. Natürlich haben alle oben beschriebenen Einheiten ihre besonderen Bestimmungen. Sie sind nicht erschöpfend mit einer einzigen Kategorie, dem Spektakel, erklärbar, der man keine kausale Allmacht zuschreiben sollte. Dennoch hat der Begriff des Spektakels das Verdienst, mit halbherzigen Maßnahmen aufzuräumen. Er hält die Erkenntnis wach, dass man das eine nicht ohne das andere haben kann. Eine durchaus wertvolle Einsicht, insofern jeder Versuch, diese Gesellschaft zu emanzipieren, indem man sie perfektioniert oder einzelne besonders offensichtliche Übel aus ihr exorziert, mit gewaltigen Illusionen einhergeht. Die Gesellschaft des Spektakels bezieht sich nicht auf eine doppelte Realität, die angeblich zwischen den abstrakten Kräften der Marktbeziehungen und einer konkreten, ursprünglichen und echten Conditio Humana gespalten ist, sondern auf eine einzige gesellschaftliche Welt, die mit höhnischer Miene daherkommt, weil sie ihre Absicht nicht zu verbergen braucht, die Menschen auf einem mit Zufriedenheit gepflasterten Weg ins Verderben zu schleifen. Eine Zeitgenossin spricht mit wahrheitsgemäßer Klarheit, aber auch mit pathologischer Treue, wenn sie twittert: Warum strömen so viele junge Menschen in den sozialen Medien zu Marken, um Liebe, Orientierung und Aufmerksamkeit zu bekommen? Ich sage Ihnen warum. Sie sind von echten Gemeinschaften isoliert, arbeiten in Dienstleistungsjobs, die sie hassen, während sie kaum über die Runden kommen, und leben mit erheblichen persönlichen und psychischen Problemen. Um einen Satz von Adorno umzukehren: Der Schein ist nicht mehr frei von der Lüge, real zu sein. Die Gesellschaft wird zu einer nahtlosen Erweiterung ihrer Oberfläche. Die unmittelbaren Gegebenheiten des Lebens werden zelebriert und mit äußerster Exaktheit beschrieben. Der Kult des Faktischen wird dafür ausgenutzt, das schlechte Bestehende zu Wort kommen zu lassen. Das ist die Oberfläche ohne Tiefe, die Debord in der Entwicklung des Kapitalismus im 20. Jahrhundert beobachtet hat und die sich im 21. Jahrhundert fruchtbar fortsetzt. Eine Organisation des Scheins, in der sich alles in sein Gegenteil verkehren kann und in der sich die Welt, so wie sie gegeben ist, nur noch offenbaren muss, um sich zu rechtfertigen. Es ist eine Dynamik, die kein Begriff von Rekuperation erfassen kann. Um mit Karl Kraus zu geschriebenen Worten zu schließen: Auch nach Debords Zeit, der Ära der Nachkriegsprosperität, sind manche Dinge so falsch, dass nicht einmal das Gegenteil wahr ist. Und damit gehen einmal mehr 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Sachzwang FM, der dialektische Katalysator, der kritische Think Tank, der ideologische Staubsauger. Heute ging es um Hiobs neueste Nachrichten. Hiob strikes again, sozusagen. Hiob in der Zeitschleife. 6 Beiträge haben wir gehört. Zuerst trieb Wolfgang Johann die Frage um, wie und warum demokratische Gesellschaften in Populismus abgleiten. Sein Essay war von 2020 und hieß Die Moderne des 21. Jahrhunderts. Und Georg Büchners Dantons Tod kam auch darin vor. Danach versuchte Julia Schramm zu verstehen, warum die politische Linke für viele Leute keine Option ist. Gebrochene Herzen hieß ihr kleiner Kommentar von 2017. Karl Melchers erinnerte hingegen daran, wie viel der sogenannte Freie Westen dem Kommunismus zu verdanken hat. Anlässlich des 100. Jahrestages der Oktoberrevolution 2017 hieß seine Betrachtung: Es rettet uns kein höheres Wesen. Danach legte Patrick Pelz dar, wie sich auf globaler Ebene ein immer mächtigerer, autoritärer Trend abzeichnet und dass diese Erosion der Demokratien hausgemacht ist. 2021 erschienen unter dem Titel Wie Demokratien erodieren. Danach zeichnete Jörn Schulz nach, wie die Menschheit sich erst einen Begriff machen musste von Geschichte, Zukunft, Fortschritt und Apokalypse. 2019 erschienen Das Jahr der Greta. Und zum Schluss haben wir Eric John Russell vertont gehört. Er erinnerte angesichts der um sich greifenden Irrationalität an die situationistische Kritik der Spektakelgesellschaft. Nichts ist mehr das Gegenteil von irgendetwas. 2021 erschienen. Allesamt in der Wochenzeitung Jungle World. Auf Wiederhören.